Morgen steigt man höhenwärts und nimmt alle Gipfel. Abends nimmt man Herz auf Herz, packt das Glück am Zipfel. Das ist der Rhythmus in Tirol, ja, sehr wohl, und der macht Bo und Dirndl froh, holla dridelio. Das ist der Rhythmus in Tirol, ja, sehr wohl, und wer ihn hört, bringt gleich wie Stroh, holla dridelio. Als Drecker Sänger, nur Galla anstatt Nagelschuh, er tanzt als Kenner und Jodel singt und wird's dazu. Das ist der Rhythmus in Tirol, ja, sehr wohl, und der macht Bo und Dirndl froh, holla dridelio. Das ist der Rhythmus in Tirol, ja, sehr.